desire is to have a body. Der Wunsch des Teufels ist es, einen Körper zu haben. His number one desire is to have a body. Sein Wunsch ist es, einen Körper zu haben. And without a body can do nothing here on earth. Und ohne einen Körper kann er nichts auf Erden anrichten. Satan has a very big hate towards a living church. Der Satan hat einen großen Hass gegenüber einer lebendigen Gemeinde. Also a living Bible studies. Auch bezogen auf eine lebendige Bibelstunde, das ist der Fall. He hates it so much. Er hasst das so sehr. And he always want to stop it. Und er will das immer wieder aufhalten. And he always look for a body. Und er sucht immer nach einem Körper. He knows that without a body he can't do nothing. Er weiß, dass ohne einen Körper kann er nichts tun hier auf Erden. To stop God from working in your life or to destroy ministry, Satan in the body. Um eine Gemeinde zu zerstören, braucht der Teufel einen Körper. You know, God wants to work in our life. Und Gott möchte in unserem Leben arbeiten. And he needs your cooperation. Und er braucht unsere Kooperation dafür. So also Satan want to do something. He want to still kill and destroy. Genauso he also need your cooperation. Will der Teufel stehlen, töten und zerstören, aber dafür braucht er auch deine Kooperation. You know, for him to stop the work of God in your life, he needs you. That is Satan. Der Teufel braucht dich, damit er das Werk Gottes in deinem Leben aufhält. Until you cooperate with him, he cannot stop that work of Christ in you. Er kann dieses Werk nur aufhalten, wenn er dieses, wenn er in dir arbeitet. Also, for him to stop or to destroy God's ministry, a living church, he needs somebody. Und um eine lebendige Gemeinde zu zerstören, braucht er einen Menschen. And he does, in most cases he does not look far. Und in den meisten Fällen sucht er dafür nicht weit, um diesen Körper zu bekommen. If you look at Jesus and Judas, wenn wir uns Jesus und Judas anschauen, Judas was one of his disciples. Judas war einer seiner Jünger. You know, he did not look for, you know, go to an outsider. He's with him. Der Teufel ist nicht in eine Person gegangen, die außerhalb der Jüngerschaft war, sondern im engsten Kreis hatte sich jemanden. So also he, because he knows that he himself, he was within God's people, you know, God's people in heaven. And he knows how he was able to rebel against God. So he knows that you know, within you can always get somebody that want to fight against the people. Und der Teufel wusste, dass im engsten Kreis findet sich immer eine Person, die man nutzen kann gegen die Gemeinschaft, weil er selber ja genau das Gleiche getan hat, indem er gegen Gott vorgegangen ist, als er noch ein Engel war. You know, this ministry is Christ's ministry. Diese Gemeinde ist die Gemeinde von Jesus Christus. It's not common. Sie ist nicht üblich. It's not common at all. Sie ist nicht üblich. Wäre es üblich, I could have even liked to stop. Hätte ich sogar gerne aufgehört. So that the children can go to other places. Damit die Kinder in andere Gemeinden gehen. But any time I want to stop, the Lord always says, where will my children go to? Aber immer wenn ich aufhören will mit der Gemeinde, fragt mich der Herr, wo sollen seine Kinder hingehen sonst? Amen. Amen. He have been, you know, Satan have been trying to use a lot of people to stop this ministry. Der Teufel hat schon viele Leute gesucht, um diese Gemeinde zu zerstören. How old is the ministry? Wie alt ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist schon 10 Jahre alt. Amen. And if I tell you how many people have been here that Satan have been trying to use to destroy the ministry. You will be surprised. Und wenn ich euch sage, dass fast für jedes Jahr theoretisch eine Person schon genutzt wurde, die diese Gemeinde zerstören wollte, ist das nicht übertrieben. You know, we are not to allow our body to be a vessel for Satan. Wir sollten nicht zulassen, dass unser Körper ein Gefäß ist für den Teufel. Jesus in Matthew 18 talks about In Matthew 18, let's go to Matthew 18. Matthäus 18. It talks about people using allowing their body to be a vessel for Satan. Da geht es darum, dass Menschen zulassen, dass ihr Körper, dass der Teufel ihren Körper nutzt. They allow their body to be used. Sie nutzen ihren, sie lassen zu, dass ihr Körper als eine Waffe des Teufels genutzt wird. In Matthew 18. Matthäus 18. From verse 17. Matthäus 18, from verse 7. Vers 7. He said, "Woe unto the world because of offenses, for it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh." Amen. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde, denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Somebody that will make law is so dangerous to fight Christ. Es ist gefährlich, Christus zu bekämpfen. For you to allow Satan to use your own body and be fighting God's children. Dass du zulässt, dass der Teufel deinen Körper nutzt, um Spaltung, Verwirrung und Unruhe zu bringen. I say you also belong to God. You don't belong to God. Aber dich dennoch als Gott zugehörig bezeichnen würdest. Aber das, du gehörst sozusagen nicht zu Christus mit diesem Verhalten. If you belong to Christ, Christ never fight Christ. Weil wenn du zu Christus gehören würdest, Christus bekämpft nicht dich selbst. You're fighting God's children alone should help you to know and understand that you are not doing the right thing. Dass du Kinder Gottes bekämpfst, sollte dir zeigen, dass du nicht das Richtige tust und dass du deswegen eigentlich Buße tun solltest. A lot of people allow their body to be used. Viele Leute lassen leider zu, dass ihr Körper genutzt wird. If you go to Acts 5, wenn wir zur Apostelgeschichte 4 und 5 gehen, Ananias and Sapphira, they allowed their body to be used. Ananias und Sapphira haben zugelassen, dass der Teufel ihren Körper nutzt. They were both killed. Sie wurden beide getötet. Both of them were killed. Beide wurden getötet. You don't fight, you don't joke with the Holy Spirit. Deswegen, wir kämpfen nicht gegen den Heiligen Geist. No, you can joke with, you know, religious churches. Du kannst dich mit religiösen Gemeinden anlegen. A living church is so deadly. Aber eine lebendige Gemeinde, das ist tödlich. And we also feel the pain that, you know, you are, if somebody that has been one of us is allowing Satan to go through him or her. Und natürlich ist es auch bitter für die Leute, die zurückbleiben, die eine Person damit verlieren, die ja eigentlich früher eins war mit ihnen. I can see why, you know, how that will help me to also know how Jesus felt the pain when Judas betrayed him. Und das lässt mich nachvollziehen, wie sehr Jesus den Schmerz auch gespürt hat, wahrscheinlich als Judas ihn verraten hat. He told Judas, he said it could have been better if we were not born. Er hat zu Judas gesagt, es wäre besser gewesen, du wärst niemals geboren. It could have been better if we were not born at all. Es wäre besser gewesen, wärst du niemals geboren. That was what he told Judas. Das hat Jesus zu Judas gesagt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And we can stop God from working. Und wir können Gott aufhalten zu arbeiten. In Psalm 78. You know, people think God is so big that you cannot stop him from working. Leute glauben oft, dass Gott so groß ist und du aufgrund seiner Größe ihn nicht aufhalten kannst, seine Werke zu tun. You can destroy his ministry. Du kannst seine Gemeinde zerstören. You can stop his plan. Du kannst seinen Plan stoppen. But his purpose remains. Aber sein Zweck bleibt. No one can stop his. Sein Zweck kann niemand angreifen, aber seine Pläne können aufgehalten werden. That's why he can change his plan. Deswegen kann er seinen Plan ändern. Deswegen kann er dir heute sagen, das ist dein Ehemann und morgen sagen, der Plan ändert sich. Because the plan changes, it can change. Weil der Plan sich ändern kann. But his purpose is that you want you to even marry. Aber der That's Zweck ist beispielsweise, dass er zum Beispiel die Ehe für dich möchte. Aber wen du heiraten sollst, you know, his plan can change. Der Plan kann sich I don't ändern. Know if you get it. Mm-hmm. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Psalm 78. Psalm 78. In Vers 41. He said, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. Can you read it? Psalm 78, mm-hmm. Vers 78. Oh, sorry. 41. Psalm, verse 41. Psalm 78. 41. Und sie versuchten Gott immer wieder und bekümmerten den Heiligen Israels. He said they limited him. Sie versuchten Gott und bekümmerten den Heiligen. They stopped him from working for them. Sie haben seine Werke aufgehalten in ihrem Leben. You know, God failed in the first church. Gott hat, they made him fail. Hat versagt in der ersten Gemeinde. He needs, you know, he is a God that never, he hardly forced people. Gott zwingt niemanden. You know, Satan forced you, if you like it or not. Der Teufel zwingt Menschen in die Hölle. But God, you know, everything from God is by choice. Aber alles von Gott ist durch eine Entscheidung. You chose to become his son. Wir entscheiden uns, seine Söhne zu werden. You chose him to... To love him, you choose to love him. Wir entscheiden uns, ihn zu lieben. You choose to accept his blood. Wir entscheiden uns, sein Blut zu akzeptieren. Your natural blood is not by choice, it's by force. Dein natürliches Blut ist, ist sozusagen, hast du dir nicht ausgesucht. You know, having your parents' blood is by force. Dass du das Kind deiner Eltern bist, but ist having Christ's blood keine Entscheidung. Is by choice. Aber das Blut von Jesus Christus, das ist eine Entscheidung. And people think that God is so big that he want to do anything can do it. Yes, he can do it, but he does not force. Gott ist mächtig und kann alles tun, aber er zwingt niemanden. His system is not a force system. Sein System ist keine Diktatur. If God is forcing somebody, it means it's no longer normal. Wenn Gott jemanden zwingt, ist das nicht mehr normal. It's not normal if it's forcing. Wenn es Zwang ist. You know, when he forced Jonah to go to Nineveh. Als er beispielsweise Jonah gezwungen hat, nach Ninive zu gehen, um dort zu predigen, das war nicht normal. Jonah spent 3 days, in 3 days, 3 nights in the belly of a fish. That was not normal. Jonah hat 3 Tage und 3 Nächte in einem Fischbauch verbracht. It was not by force. Das war per Zwang. And that is not God's system. Aber es ist nicht Gottes System. Amen. Amen. That he forced you to do something is not his system. Dass er dich zwingt, Dinge zu tun, ist nicht sein System. Er möchte, dass du Dinge aus Liebe tust. We did not force him to love us. Wir haben ihn nicht gezwungen, uns zu lieben. His nature is love. Seine Natur he ist is Liebe. Love. Er ist Liebe. Praise the Lord. Halleluja. So today we quickly go through resurrection of Christ. Heute werden wir über die Auferstehung von Jesus Christus sprechen. Please don't allow your body to be used. Lass bitte nicht zu, dass dein Körper vom Teufel benutzt wird. Take, egal welche Entscheidung du triffst. Der Teufel wird da durchgehen oder Gott wird da durchgehen. Amen. Amen. Resurrection of Christ. Die Auferstehung von Christus. Calvary made the resurrection of Christ inevitable. Durch Golgatha ist die Auferstehung von Jesus Christus möglich. Calvary means death of Jesus. Golgatha meint der Tod von Jesus Christus. Resurrection means he's risen. He rose from death. Die Auferstehung meint, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Grave could not. Das Grab konnte ihn nicht aufhalten, Amen. When death kill, wenn der Tod tötet, he makes sure that dead person is tied down. Sorgt dieser Tod dafür, dass diese tote Person gefesselt ist. But death could not hold Jesus. Aber der Tod konnte Jesus nicht fesseln, Amen. And that is what is called resurrection. Und das ist Auferstehung. Amen. Amen. Let's go to Acts 2. Apostelgeschichte 2. Verse Apostelgeschichte 2, 31. 31. He said, he seen this before, speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat? Because of his blood, wegen seinem Blut, no death could hold him in grave. Konnte der Tod ihn nicht aufhalten im Grab. Because of his blood, wegen seinem Blut, death could not tie him down. Konnte der Tod ihn nicht packen. Animals' blood, with animals' blood, death can, you know, if you have animals' blood as a sacrifice, death can still kill you. Wenn du das Blut von Tieren opferst, kannst du dennoch sterben. If you have human's blood, death still has power over you. Wenn du das Blut von Menschen hast, kann der Tod dich immer noch töten. But if you have Christ's blood, aber das Blut von Christus, das Blut von Gott, death cannot hold you, dann kann der Tod dich nicht aufhalten. Amen. Animal's blood and man's blood are nothing to death. Das menschliche Blut und das tierische Blut können dem Tod nicht widerstehen. Praise the Lord. Halleluja. That is why if you have Christ's blood, deswegen, wenn du das Blut von Christus hast, your blood is special. Ist dein Blut besonders. Amen. His blood made resurrection inevitable. Sein Blut hat die Auferstehung möglich gemacht. His blood, that is why, you know, he was able to rise up. Deswegen war er in der Lage aufzustehen vom Tod, von den Toten. His blood is not a normal blood. Sein Blut ist kein natürliches not Blut. A natural blood. Es ist kein natürliches Blut. Amen. Amen. Christ's blood is God's blood. Das Blut von Christus ist das Blut Gottes. And that is why he was able to rise up. Und deswegen war er in der Lage aufzustehen. No human's blood can defeat death. Kein menschliches Blut kann den Tod besiegen. Somebody getting it? Mm-hmm. If you have human's blood, you cannot beat death. Wenn du das Blut von Menschen hast, kannst du den Tod nicht besiegen. Death has power over Der Tod you. Hat die hat Kraft, Macht über dich. Remember in Old Testament, you know the old, das it Alte. Was animal's blood. Im Alten Testament hat man mit dem Blut von Tieren gearbeitet. Mm-hmm. Even with that, you know anything was is coming from the true God. It is powerful. Alles, was vom wahrhaftigen Gott kommt, ist kraftvoll. In Exodus 12. In 2. Mose 12. Let's go there, please. It is only Jesus that can save. Ist nur Jesus Christus kann retten. He is the only salvation. Er ist die einzige Rettung. Amen. You know, there's a place he said, your father did the 8 manna in the desert, they still die. But if you eat me, you will not see death. Es gibt eine Stelle, wo Jesus Christus sagt, dass eure Väter haben in der Wüste das Brot vom Himmel gegessen und sie sind dennoch irgendwann gestorben. Aber wenn ihr von mir esst, werdet ihr niemals sterben. Amen. You know, in Exodus 12, that blood was not just animal's blood. In 2. Mose 12, dieses Blut war nicht nur das Blut von Tieren. Praise the Lord. Halleluja. Exodus 12:21. 2. Mose 12, Vers 21. It says, then Moses called for all the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover. And you shall take a bunch of hyssop and dip in it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two side posts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out at the door of his house until the morning. Und Mose rief alle Ältesten Israel zu sich und sprach zu ihnen: Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familie und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. You can see here that the blood is their protection. Wir können hier sehen, dass das Blut ihr Schutz war. No, blood as their protection here. Das Blut war ihr Schutz. Amen. Then we said that they should not go out. It's not just going rausgehen. Out of the building, but going out of the blood. Sie sollen nicht nur raus aus dem Gebäude gehen, sondern raus aus dem Blut sollen sie nicht gehen. Amen. Amen. Others were in their home also. Those that were killed. Waren auch zu Hause. Amen. Und getötet worden. Amen. So, you know, it's not just going outside. It's getting out of the blood. Sondern es geht darum, aus dem Blut auszutreten. You allow Christ's blood to be your protection. Du lässt zu, dass das Blut von Jesus Christus dein Schutz ist. Amen. Amen. If we read it for the said, for the law will pass through to smite the Egyptians. And when he sees the blood upon the litter and on the two side posts, the law will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. There is a destroyer. Denn es gibt einen Zerstörer, der zerstört. Amen. Amen. He only fears the blood of und Jesus Christ. Er fürchtet nur das Blut von Jesus Christus. He only obeyed the voice of Jesus Christ. Er gehorcht nur der Stimme von Jesus Christus. What takes him away is the blood. Das, was ihn verscheucht, ist das Blut von Jesus Christus. Amen. Amen. The Bible says Christ is the true Lamb, the Lamb of God. Die Bibel sagt, dass Christus das wahrhaftige Lamm Gottes ist. We just read here, it talks about the blood of a lamb. Wir haben gerade gelesen, das Blut vom Lamm, von einem Lamm. Go to John 1, please. John 1. Johannes 1. John 1, 29 and verse 36. Johannes 1, 29 und 26. John 1, 29 und 36. Ach so, okay. 29 und 36. 29 und 36. Mhm. And the next day, John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God. Amen. Amen. Which taketh away the sin of the world. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. And in verse 36, he said the same thing also. And looking unto Jesus as he walked, he said, Behold the Lamb of God. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe, das Lamm Gottes. Christ is the true Lamb of God. Christus ist das wahrhaftige Lamm Gottes. And not the animal. Und nicht das Tier. Amen. Amen. Amen. In Colossians 2. In Kolosser 2. He said everything of the old, they were all pointing towards Jesus Christ. Alles vom Alten hat auf Jesus Christus hingedeutet. Yeah. Amen. Amen. Amen. Let's quickly go there, please. Also, Colossians 2. Kolosser 2. From verse 16. Kolosser 2, Vers 16. So let no man, therefore, judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Amen. He's telling us that it's not about what we eat or drink. It's about Christ. Er sagt uns, es geht nicht um das, was wir essen und trinken, sondern es geht um Jesus Christus. If you, there's a place I want us to go to later. That is in Genesis 9. Verse 21, just verse 1 to 4. We go there later. He said, the animals are made for food for us. Die Tiere sind uns sind dafür als Nahrung. That's what God says. Es sagt Gott. He said, the animal Tiere is food for us. Sind Nahrung für uns. Amen. Amen. You don't forbid them because of Jesus Christ. Wir sollten sie nicht verbieten wegen Jesus Christus. Or whatever, because of Christ. Mm. You don't do that. Because he gave them to us to eat. Denn gab uns sie, damit wir sie essen. If you don't like them, okay. Wenn du sie nicht magst, ist eine andere Sache. Don't connect them to Christ. Aber verbinde das nicht mit Christus. They become a law. Weil es dann zum Gesetz wird. Mm. Amen. Amen. Then in verse 17 of Colossians 3. Colossians 3, verse 17. Oh, sorry. Colossians, let me see. Colossians 2, verse 17. Colossians 2, 17. He said, we shall have a shadow of things to come, but the body is of Christ. Mm. They are shadow. Sie sind Schatten. Das Alte war immer ein Schatten von dem, was kommt. Amen. You know, if you see a shadow, you will know that somebody is coming. Wenn du einen Schatten siehst, dann weißt du, da kommt jemand. Amen. If you have somebody, you don't need to look for the shadow. Aber wenn du eine Person dann da stehen hast, brauchst du nicht mehr nach dem Schatten zu suchen, um die Person zu realisieren. A shadow is like a picture. Ein Schatten ist wie ein Bild. If you want to, if I'm telling you about somebody, if that person is not there, if that person picture can help you to even to know a little about that person. Wenn ich dir über eine Person etwas erzähle und ich dir dann ein Foto noch dazu gebe, damit du dir die beste Person besser vorstellen kannst, dann kann das helfen. And if I'm telling you of somebody and that person is there, you don't even need that person's picture. You can see that person face to face. Wenn die Person da steht, dann brauche ich gar kein Bild raussuchen, sondern die Person ist da und du kannst sie direkt anschauen. Before the coming of Christ, that shadow was important. Vor dem Kommen von Jesus Christus war dieser Schatten wichtig. Amen. The animal sacrifice was diese important. Tieropfer waren wichtig. But now Christ aber jetzt is the sacrifice, ist Christus das Opferlamm. That he offered himself for us. Der sich für uns, der sich für uns selbst hingegeben hat. Darum geht's an Ostern. Amen. That we no longer have to, you know, all the other sacrifices. Those sacrifices is over. The period of sacrifice, sacrificing things. Diese Zeit, in der wir Dinge opfern, ist vorbei. He wants us to look at, you know. That's John 3 said we should look unto Jesus. Johannes 3 steht, wir sollen auf Jesus schauen. If you go, let's go to John 3. Go to John 3, please. Johannes 3. Verse... Verse 14. 14. He said, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. In the wilderness, Moses, you know, the destroyer was destroying people. In der Wüste hat dieser Zerstörer Menschen umgebracht. And you know, Moses had to make a bronze. That is, you know, something, you know, that represents Christ. That is, like it's like a shadow of, you know, we now have the reality. That then it was a shadow. Und Mose musste auf die Anweisung des Herrn eine Bronzefigur herstellen und diese Figur, diese Schlangenfigur auf einen Holzpfahl draufstellen und sie erhöhen, damit das Volk da drauf schaut. Und das war auch ein Schatten von dem Wahrhaftigen, von Christus. You know, and he said, whoever sees that you know, that what Moses was holding, that what that serpent that he was holding, you know, that person will be saved. Und hat gesagt, dass wer auch immer auf diese Schlange blickt, auf diese Bronzestatue blickt, wird geheilt von seinen Qualen. Today is no longer that serpent. Aber heute geht es nicht um eine Bronzefigur. It is not Christ. Es geht um Jesus Christus. He said, if you see Christ, if you believe him, you will be saved. Wenn wir Jesus Christus sehen, wenn wir ihn akzeptieren, sind wir errettet. In Vers 50 said that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Amen. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. If you can see Jesus, you believe him, you have eternal life. Wenn wir Jesus sehen und an ihn glauben, haben wir ewiges Leben durch ihn. Eternal life is relationship with the true God. Ewiges Leben bedeutet Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. You cannot say he is your father. Du darfst jetzt sagen, dass er dein Vater ist. It's not a father and a son relationship. Es ist jetzt eine Vater-Sohn-Beziehung, die du mit ihm führen darfst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ is really the true lamb. Christus ist wirklich das wahrhaftige Opferlamm. Let's go to Acts 10. Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, 38. It says, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good. Amen. Amen. Jesus went about doing good. Jesus ist herumgegangen und hat Gutes getan. Yeah, he said he was anointed with power, with the Holy Ghost. With Jesus was anointed with the Holy Ghost. Jesus war gesalbt mit dem Heiligen Geist. When was he anointed as by the Holy Ghost? Wann wurde er gesalbt mit dem Heiligen Geist? In that River Jordan. Das war am See bei Johannes, dem Täufer, als er ihn getauft hat. He needed the Holy Ghost. Er brauchte den Heiligen Geist. We don't have three gods. We have one God. Wir haben keine drei Götter, wir haben einen Gott. And that's why there's no confusion between them. Und deswegen ist da keine Verwirrung. Amen. Amen. If there are three gods, you are going to have confusion. Wenn es drei Götter sind, dann wird es Verwirrung geben. But they are one. Aber es sind eins und nicht drei. Jesus said, my father and I, we are one. Jesus sagt, mein Vater und ich, wir sind eins. He did not say we are two. Wir sind nicht zwei. Amen. Amen. So God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, they are one and not three. Amen. Amen. And said, he went about doing good and healing all them that were oppressed of the devil and not of God. They were not oppressed of God, but of the devil. And the devil is the one oppressing people, killing people. Sie wurden nicht von Gott überwältigt, sondern vom Teufel überwältigt. Es ist der Teufel, der Leute auseinandernimmt und nicht Gott. Praise the Lord. Halleluja. In Hebrew 9, Hebrew 9 talks about the difference between the animal's blood and God's blood. In Hebräer 9 wird der Unterschied zwischen dem Tierblut und dem menschlichen Blut erklärt. Gottes Blut erklärt. Amen. Amen. It talks about the two different types of blood. Es geht um die zwei verschiedenen Arten von Blut. Amen. Amen. If animal's blood could do anything at all. Wenn das Blut von Tieren etwas bewirken konnte, wie viel mehr das Blut von Gott? Amen. Amen. We will not go there because of time. Then, you know, if you go to Genesis 9, go to Genesis 9. 1. Mose 9. Genesis 9, verse 24. 1. Mose 9, 24. Genesis 9, 1 to 4, not 24, 1 to 4. 1 Samuel 9, 1 to 4. And God blessed Noah and his sons. after the destruction of the first world. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Das war nach der Zerstörung der ersten Welt. Wie viele Leute wurden errettet? Nur 8 Leute. Wenn wir zu 1. Petrus gehen, lesen wir das. Nach dem Predigen über 100 Jahre. Leute sagen immer, ist das die einzige Kirche, die eine lebendige Kirche ist? I want to tell them yes. Ja. Amen. Amen. Because I know here. Weil ich diesen Ort hier kenne. Amen. Amen. I know that here is all about Jesus Christ. Ich weiß, dass es hier nur um Jesus Christus geht. You know, we boast, but we boast of Christ. Und wir prahlen mit Christus. We want a living church to be everywhere. Wir wollen, dass überall lebendige Gemeinden sind. But it's a pity they are not Aber everywhere. Leider ist das nicht der Fall. It's not everywhere. It is hard to see. Es ist schwer zu it finden. Is hard to find. Schwer zu finden. I know what it is. Amen. Amen. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth. You know, those of you that are always running from Moses. Die von euch, die Angst haben vor kleinen Tieren, eigentlich sollen sie vor uns wegrennen und nicht umgekehrt. Do you see it? I don't know what you're talking about. Verse 2. Running from, you know, just ordinary spider. Dass wir uns vor Spinnen fürchten. You see it, you are running. He said, they should run away from you. Even snake. Eigentlich sollen diese Tiere vor uns weglaufen, nicht umgekehrt. And upon every fowl of the earth, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea, into your hand, are they delivered. Every moving thing that liveth shall be meat for you. Is that hard to understand? Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut, habe ich es euch alles gegeben. For people to know vegetarian, they say they don't eat animal. You know, some people want to connect it to God, and they want to condemn those that eat meat, that eat things. Es gibt ein paar Menschen, die halt Leute auch deswegen dann halt verurteilen, weil sie eben nicht Fleisch essen wie sie. Oder nicht Fleisch essen wie sie. Weil sie denken, sie tun Gott einen Gefallen, weil sie Tiere eben nicht essen. Aber es ist die Lehre des Teufels, zu glauben, dass man diese Tiere nicht isst. Weil es gibt sogar Leute, die bestimmte Tiere nicht essen, weil diese Tiere für sie heilig sind. Weil sie diese Tiere als Götter sehen. Und dass wir diese Sachen essen, zeigt auch wiederum, dass wir ihnen überlegen sind und dass sie nicht uns beherrschen, dass sie nicht unsere Götter sind. He said they shall be your meat. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Amen. Amen. Even as the green herb have I given you all things. wie das grüne Kraut. Then he now said, but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall you not eat. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Amen. You know, if you have a meat of, you know, fish or whatever, you cook it, let it be done. Don't eat. You know, here in Europe, they eat blood a lot. Hier in Europa essen die Leute gerne Sachen. Their food is never cooked. Sachen sehr, well cooked. Sachen fast roh. There's always blood. They love to see blood coming out. Sie lieben es sogar, oder für Paar ist es sogar appetitlich, wenn sie auf das Steak draufdrücken und dann auch Blut rauskommt. That is what we're talking about here in this verse. Amen. That you know that you have a food that is not well cooked and you are eating it. God is against it. Und das ist halt auch gegen Gottes Willen, dass man halt solche Sachen isst und daran Gefallen hat. Aber all diese Sachen, diese Gebote, haben alle eigentlich auf das Wahrhaftige gezeigt. Jetzt geht es nicht mehr darum, um Fleisch essen oder nicht essen, sondern es geht darum, Jesus Christus als seinen Herrn und Retter zu haben. If you have him and have a relationship with him, which is everlasting life. If you have a relationship with the true God, the Holy Spirit will help you to know what to eat, what to drink. Weil wenn du eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hast, dann wird der Heilige Geist dir auch helfen, dich zu leiten, was du zu essen, was du nicht zu essen hast. Because we are going to be desiring what he desires for you. Weil du das dir wünschen wirst, was er für dich sich wünscht. Praise the Lord. Hallelujah. The death of Jesus made the rising of Jesus inevitable. Der Tod von Jesus Christus hat die Auferstehung von Jesus Christus möglich gemacht. The fear of death is in the natural world culture today. Die Furcht vor dem Tod ist bei den Menschen heutzutage normal. Es ist in der Kultur. Die Furcht vor dem Tod ist überall. You can remember Matthew 16. If you still remember that very place. Where Peter told Jesus, you will not die. That is the fear. Wo Petrus zu Jesus gesagt hat, du wirst nicht sterben. Die Furcht vor dem Tod hat sich da gezeigt. Because anything dead does not mean victory to the natural man. Weil für den natürlichen Menschen ist alles, was Tod angeht, hat ist schrecklich, ist düster, ist. But not in Christ's world. Aber nicht im Königreich Gottes. Amen. Death is victory in Christ's da world. Ist der Tod Erfolg. And that's what Paul said. Here or there is victory. Deswegen konnte Paulus sagen, dass hier oder dort for ist me Christus. To live is Christ, to die is gain. Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn. Amen. Amen. You know what? Peter told Jesus, you will not die. Petrus hat zu Jesus gesagt, du wirst nicht sterben. Jesus, you know, he could see what, you know, what death mean in his own kingdom. It means victory. Aber Jesus wusste, was Tod bedeutet in seinem Königreich, dass es Sieg ist für uns. It was death that made the resurrection of Jesus Christ inevitable. Es ist der Tod, der die Auferstehung von Jesus Christus möglich gemacht hat. Amen. Amen. The resurrection of Jesus was the greatest evidence that man's sin was solved. Die Auferstehung von Jesus Christus war der Beweis dafür, dass die Sünde der Menschheit besiegelt wurde. Man's sin was gereut solved. Wurde. Sie wurde gelöst. This resurrection is a great evidence that man's sin was solved. Seine Auferstehung ist der größte Beweis, dass die Sünde der Menschheit gelöst ist. If Jesus had not risen from the dead, wäre er nicht auferstanden von den Toten, the same problem would not have been solved. Wäre das Problem der Sünde immer noch auf dem Tisch. Amen. Amen. Death always have victory over sinners. Der Tod hat immer wieder Sieg über Sünder. Amen. Amen. But Jesus, when he became a sin, aber als Jesus zur Sünde wurde, you know, death could not have victory over him. Konnte der Tod ihn nicht besiegen. Is somebody getting it? Mm. Amen. Mm. All those that have died and are still dying today. All die gestorben sind und immer noch sterben werden, der Tod hat Macht über sie. Though Jesus became a sin. Aber Jesus wurde zur Sünde für uns. Death could not have victory over him. Und der Tod konnte ihn nicht besiegen. Why? Because of his resurrection. Wegen seiner Auferstehung. Because once death kill, he keeps you silent that you can never get up. Weil again. Wenn der Tod zuschlägt, macht er dich macht, sorgt er dafür, dass du nicht, dich nicht mehr bewegen kannst. Du bist sozusagen gefangen, gefesselt von ihm. Und das auf ewig. But he could not change Jesus then. Aber Jesus Christus konnte er nicht festketten. Amen. The resurrection of Jesus was the greatest promise of hope. Die Auferstehung von Jesus Christus war die größte Hoffnung. Über, er triumphiert über das Grab. Amen. Amen. Amen. Christ's kingdom is forever. Das Königreich von Jesus Christus ist für immer. Kein Grab kann das aufhalten. Amen. And that's why, you know, Paul said, don't cry like them. Deswegen sagt Paulus, wir sollen nicht so trauern wie sie. When we live here. Wenn wir als Kinder Gottes because we are still, sterben. We are still one family. Wenn wir schlafen, sollen wir nicht so weinen wie die Ungläubigen, weil wir sind verreist. Amen. Amen. He said, don't cry like that. Wir sollen nicht trauern wie die Welt. The world, you know, they have to cry very well. Aber die Welt, sie muss weinen. Sie muss trauern, weil es vorbei ist nach dem Tod. Dann kommt das Gericht. Aber für Kinder Gottes, das ist Erfolg. Amen. Amen. That they are able to now be with Jesus. Dass sie in der Lage sind, jetzt mit Jesus zu sein. Dass du in der Lage bist, es zu Ende zu bringen mit Jesus. Because a lot start with him. Denn viele fangen mit ihm an, they are not able to continue. Aber nicht jeder schafft es bis ans Some Ende. Continue, but they are not able paar to fangen end. An, aber schaffen es nicht bis zum but Ende. These people, you know, when they und diese die, Leute, you know, they are not end with Jesus. Sie haben es mit Jesus zu Ende gebracht. It's great victory. Und das ist ein großer Sieg. Praise the Lord. Halleluja. The resurrection of Jesus was the greatest promise of hope beyond the grave. Then let me continue. If he did not come back from the grave, we would have no hope. Wäre er nicht auferstanden vom Grab, hätten wir keine Hoffnung. Amen. Amen. There could have been no hope. Es gäbe keine Hoffnung. Let's go to 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Praise the Lord. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. It's supposed to be Sunday's message, but because of there was no time. I thank, I'm happy, and I thank Jesus that we are able to do it now. Amen. Amen. 1 Corinthians 15, 1. Korinther 15. 15, Vers 12 to 23. 12 bis 23. He said, now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Vers 13. That if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. And if Christ be not risen, then is our preaching vain. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. And your faith is also vain. Amen. It means his resurrection is very, very great. Das heißt, seine Auferstehung ist sehr wichtig. You believe that there's resurrection. Wir glauben, dass es Auferstehung gibt. Amen. Yeah, Paul is tying it to our faith. Paulus verbindet das hier mit unserem Glauben. He's tying it to, you know, to the victory. Mit diesem Sieg. Amen. Amen. The resurrection of die Auferstehung Jesus von Jesus Christus. Amen. Then in verse 15 says, yea. And we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. Verse 16. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. You are yet in your sins. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sin and resurrection. Tod und Auferstehung. His resurrection is evidence that sin problem has been solved. Seine Auferstehung bezeugt, dass die Sünde besiegt ist. Because you know, when death kills sinners, wenn der Tod Sünder tötet, he kept them in the grave fängt, because of their sin. Hält er sie verschlossen verschlossen, weil wegen ihrer Sünde. But Christ, aber Christus, he could not keep Christ, der Tod konnte Christus nicht im Grab halten, wegen, he took all our sin. Obwohl er unsere Sünden auf sich genommen hat. Are you getting it? And that Jesus took our sin is a problem to death. Und dass Jesus unsere Sünden auf sich genommen hat, ist ein Problem für den Tod. Because it means he does not have anything against us any longer. Das heißt, der Tod kann uns nichts mehr. Because without sin, he does not have power to kill. Denn ohne Sünde hat nicht mehr die Kraft zu töten. And that's why for God's children, it's not about I don't want to sin, I don't want to lie, I don't want to steal. Deswegen sollten wir als Kinder Gottes nicht den Fokus auf Sünde haben. Aber es ist not sin consciousness. Wir sollen kein Sündbewusstsein haben. Are you getting something? Praise the Lord. Halleluja. If you are under law, Satan will condemn you. Aber wenn du Gesetz bist, wird der Teufel dich zu Tode verurteilen. See, consciousness means you see what you are doing. Weil diese Sünde, the mistake you have been doing, you have done in the past, you have been doing. Dafür sorgen, dass du immer wieder auf die Fehler guckst, die du in der Vergangenheit, in der Gegenwart und noch in der Zukunft schaust. If you want to come out of darkness, you unlight. Aber wenn du aus der Dunkelheit raustreten willst, musst du das Licht anmachen. Amen. Amen. You don't concentrate on darkness so that light will come. Du konzentrierst dich nicht auf die Finsternis, damit das Licht kommt. Are you getting it? You unlight, then you take away darkness. Du machst you das see Licht Christ, an, then you know, die Dunkelheit weg. Und dann sind diese Once you allow him to occupy your mind. Auch nicht mehr in deinem Fokus. Und du erinnerst dich gar nicht mehr daran. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then we will read a little bit further. Yeah. Let me see. We will read up to 23. Amen. 23. Then in verse 18, he said, then they also, which are falling asleep in Christ, are perished. It means those that are dead. The Bible don't say dead. It says they are falling asleep. Die Bibel sagt nicht, dass sie tot sind, sondern entschlafen. Sie schlafen. God's children never die with sleep. Kinder Gottes sterben nicht, sie schlafen. Amen. It's sleeping. It's resting. Sie ruhen sich aus. Amen. Amen. That's 19. 19. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men more miserable. If it, you know, the kingdom of this world ends here. Das Königreich dieser Welt hört hier auf. As a citizen of a German citizen, your citizenship ends here. Als ein deutscher Staatsbürger hört deine Bürgerschaft hier auf Erden auf. He is saying that if your citizenship of a kingdom of heaven ends here, you are more pitiable. Aber er sagt, wenn it means you are not different from the natural people. Die Bürgerschaft im Königreich Gottes genauso begrenzt wäre auf diese Erde, dann wäre unser Glaube echt traurig. He said, you are most miserable, if your citizenship as a kingdom of heaven, you understand? Ends here. Wenn es hier zu Ende gehen würde, wenn das Grab es aufhalten if könnte, it is over once you die, wenn es vorbei wäre mit dem Tod, means if you are going to go to hell like others, wenn du dann wie andere auf die Hölle gehst, somebody getting it. Yeah. Amen. Then we know that Christ's kingdom never ends here. Aber wir wissen, dass das Königreich von Christus hier nicht aufhört, es geht weiter. Be a citizen of Jesus Christ, ein Bürger des Himmels zu sein, hört nicht hier auf. Amen. Amen. You continue to live there es geht forever. Weiter, du lebst dort weiterhin, für immer. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then that now is Christ risen from the dead. Verse 20. And become the first fruit of them that slept. Do you see it? That slept. Entschlafen. Nicht die gestorben sind. The first fruit of them that slept. Die Erstlinge der Entschlafenen. You know, Peter, Paul, all of them, they did not die, they slept. Petrus, Paulus. sie, auch wenn sie enthauptet wurden, Amen. Sind immer noch heute am Leben. Stephanus wurde gesteinigt. Aber er ist nicht gestorben, er ist entschlafen. Amen. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Through Adam, death came. Durch Adam ist der Tod gekommen. Through Christ, there's resurrection. Durch Christus auch wieder Auferstehung. He is the resurrection. Er ist die Auferstehung. That's why if you come to him, there's resurrection. Deswegen, wenn du zu ihm kommst, gibt es Auferstehung. He said, I am the resurrection and the life. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Amen. And that's why when the time wants to come to him, there's resurrection. Deswegen, wenn wir zu ihm kommen, ist Auferstehung da. Praise the Lord. Halleluja. Verse 22 says, for us in Adam all die. Even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruit. Afterward they that are Christ's at his coming. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Resurrection of Jesus was the greatest proof that death lost its power. Die Auferstehung von Jesus Christus war der größte Beweis, dass der Tod seine Kraft verloren hat. You know, if you are afraid of death, wenn du Angst hast vor dem Tod, the resurrection of Jesus Christ. Erinnere dich an die Auferstehung von Jesus Christus. If you are afraid of death, wenn du Angst hast vor dem Tod, if you are sad of your loved ones that died. Wenn du die Leute über die Leute trauerst, die verstorben Remember sind, the resurrection of erinnere dich an die Auferstehung von Jesus Christus. Because they did not die, they are Denn sie sind nicht gestorben, sie schlafen. Those your loved ones, they slept. Sie schlafen. Are you getting it? Again, resurrection of Jesus was the greatest proof that death lost his power. Die Auferstehung von Jesus war der Beweis, dass der Tod seine Kraft verloren hat. That is very powerful. Der Tod ist sehr kraftvoll. It is so powerful that once he killed, he makes sure those he killed cannot respond to anything. Und er ist so kraftvoll, dass er dafür sorgt, dass die, die er tötet, nicht mehr antworten können. You cry, you weep, you hold them, you beat them. They cannot respond. Du weinst, du schreist. Du tust, aber es bringt nichts. But he could not make Jesus that way. Aber Jesus Christus konnte den Tod nicht aufhalten. Amen. But we thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. That we are different. Dass wir anders sind. Praise the Lord. Halleluja. Let me make it clear again. We were in 1 Corinthians. Wir waren 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. In verse 57, he said, "We thank God, which gives us our victory through Christ." Please, let's go there again. 1 Corinthians. Okay, we are still there. Verse 57. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15, Vers 57. Verse 57. Let's go to verse 57 of it. He said, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Victory over death. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Let me quickly say this again. I said it yesterday. You don't have a spirit, you are a spirit. Du hast nicht einen Geist, sondern du bist Geist. And that should sink in into you. Und das let sollst it sink, du let it be rooted. Verinnerlichen. That you are a spirit, dass du ein Geist that hast. Dass du ein Geist bist und nicht ein Geist hast. Amen. Amen. I will explain it in two ways. Amen, as the Lord gave it to me. If you are a man, wenn du ein Mann oder Mensch A man that sees himself as just a man. Also, wenn du ein Mensch bist, der sich nur als Mensch sieht, you will always be afraid of death. Wirst du immer Angst haben vor Tod, vor dem Tod. Amen. Amen. So, soll ich dir Hotspot geben? Wieso ist Internet aus? Ja, die schreiben gerade in der Gruppe. Ach so, okay. Ach so, okay. Amen. Mhm. What is that? Internet. Aber Sazel macht jetzt. Sazel macht jetzt an. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. We have read 1 Corinthians 15, verse 57. 1. Korinther 15, Vers 57 haben wir gelesen. Thank God. Thank God. You see, let us read it again. The thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. The victory over death. Den Sieg über den Tod. Then I said again that you are not, you don't have a spirit, you are a spirit. Ihr habt keinen Geist und ihr seid Geist. Because we have to allow it to sink into us. Denn wir müssen das verinnerlichen. Let it be rooted in you. Das musst du verwurzelt in dir haben. You don't have a spirit. Dass du keinen Geist you hast, sondern dass du Geist bist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are a man, wenn du ein Mensch bist, or let me put it this way. If you see yourself as a man, just a man. Wenn du dich einfach nur als ein Mensch siehst. You will always be afraid of death. Wirst du immer Angst haben vor dem Tod. Because men are always afraid of death. Weil der Mensch schon von Anfang an Angst hat vor dem Tod, seit dem Sündenfall. And Satan know that. He knows that. Und der Teufel weiß das. He knows that the fear of death is in the heart of every man. Dass die Furcht vor dem Tod im Herzen aller Menschen ist. He knows that if you see yourself as a man, you will always be afraid of him. Er weiß, if you're afraid of death, it means you're afraid of Satan. Dass wenn du dich immer wieder als ein Mensch siehst, wirst du Angst haben vor dem Tod und demnach auch Angst haben vor dem Teufel. He wants you to always see yourself that you are having a spirit. Er möchte, and not that you are a spirit. Dass du dich als Geist siehst und nicht denkst, dass du nur einen Geist hast. Because he knows that spirit never die. And if you see yourself, if you know that you are a spirit, you will believe that you never, death has no power over you. Weil Geister sterben nicht. Und wenn du dich als Geist siehst, wirst du wissen, dass der Tod keine Macht hat über dich. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He always wants you to see yourself that you have a spirit. Er möchte immer, dass du erkennst, dass du Geist bist und nicht einen Geist hast. Having a spirit means I have Christ. Ein Geist zu haben bedeutet Christus zu haben. And that is not the victory. Aber es ist nicht der Sieg. I am Christ is the victory. Zu sagen, ich bin Christus. I am the spirit. Ich bin dieser Geist. Are you getting it? I have Christ is not the victory. I am Christ is the victory. Ich bin Christus. Das somebody ist der Weg. Getting something here. Praise the Lord. Halleluja. You know, I have Christ is good. It's ich habe Christus. Ist gut. Als zu sagen, dass ich ihn gar nicht habe, natürlich. To be Christ is another level. Aber Christus zu sein, ist eine andere Ebene. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. In John 14, if you go there. Johannes 14. You know, Philip said to Jesus, show us the Father. Jesus sagt zu Philippus, Philippus sagt zu Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch gewesen und dennoch verlangt ihr immer noch nach dem Vater? Es ist wie jemand, der sagt, zeig mir Jesus. Und deine Antwort sollte sein, ich bin schon so lange bei euch und ihr wisst immer noch nicht, wer Jesus ist. Praise the Lord. Halleluja. We are Christ. Wir sind Christus. Amen. Amen. Amen. Amen. You are not a natural man. Wir sind keine natürlichen Menschen. Satan, we want you to see yourself. Aber der Teufel will, dass du dich als natürlicher Mensch siehst. Ich sehe den Teufel nicht als einen ebenbürtigen Gegner. Weil ein Verlierer kann mich nicht bekämpfen. Etwas, was tot ist, kann mich nicht bekämpfen. Wir lassen zu, dass er uns verurteilt. Wenn du dich kennst, kann er dich nicht verurteilen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And in John 20:21, Jesus said, as my Father sent me, so I sent you. Und Johannes 20:21 steht, so wie mein Vater mich geschickt hat, schicke ich euch in die Welt hinaus. Amen. Amen. And in John 10:30 said, I and my Father, we are one. In Johannes 10:30 sagte, ich und mein Vater sind eins, gleich wie ihr und ich eins seid. So God's children should be able to say, I and Jesus, we are one. Genauso sollten auch Kinder Gottes sagen, wir sind eins mit Jesus, weil wir Geist sind. Und nicht nur einen Geist besitzen. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. God is spirit. Gott ist Geist. Jesus is spirit. Jesus ist Geist. And you and I, we are spirit. Und du und ich, wir sind Geist. Praise the Lord. Halleluja. The part of you that is completely safe is who you are. Der Teil von dir, der vollkommen errettet ist, ist dein Geist. Das ist Christus. And that is who you are. Und das ist das, was du bist. And that is the part that never dies. Das ist der Teil von dir, der niemals stirbt, der für immer lebt. Amen. Amen. Das ist gut. You know, Christ defeated death. Christus hat den Tod besiegt. The spirit defeated death. Der Geist hat den Tod besiegt. Jesus said, the word that I speak, spirit, your life. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And if you are a spirit, if you are spirit, my spirit, und wenn du that of Christ, you know, you defeated death. Bist, hast so du demnach den Tod besiegt. No fear of death was. Wir sollten keine Angst haben vor dem Tod. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Spirits are not threatened by death. Geister fühlen sich nicht vom Tod bedroht. Hmm. Because they know that they can never. Denn sie wissen, they can never die. Dass sie nicht sterben können. Are you getting it? Hmm. Because they are not created to die. Denn sie wollen nicht erschaffen, um zu sterben. Are you getting something? Hmm. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to 1 Corinthians again. This verse 15 is coming up and coming up. Amen. Amen. From verse 54 to 56 now. Amen. 1 Corinthians 15, Vers 54 bis 56. So when this corruptible shall put on incorruptible, and this mortal shall have put on immortality, they shall be brought to pass the same that is written, death is swallowed up in victory. Praise the Lord. Hallelujah. Wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Death is swallowed in victory. Der Tod ist verschlungen im Sieg, wenn du die Wahrheit kennst. He said, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Grave will not have victory over Jesus. Das Grab konnte Jesus Christus nicht bezwingen. Amen. Amen. Oh, death. Let me read it again. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? The sting of death is sin. Der Stachel des Todes ist Sünde. And the strength of sin is the law. Praise the Lord. Halleluja. We thank Jesus, we are no longer under law. Wir danken Jesus, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are no longer under law. And we are not exactly, we are not of, you know, our consciousness is not of sin. Und unser Bewusstsein ist nicht mehr ein Sündbewusstsein. It means that's the end of death. Das heißt, es ist das Ende vom Tod. Maybe we come here later. Let me go forward. If sin gives power to death, wenn die Sünde dem Tod die Kraft gibt, then the destruction of sin is victory over death. Dann ist die Zerstörung der Sünde der Sieg über den Tod. If sin gives power to death, wenn die Sünde dem Tod Kraft gibt, it means the destruction of sin means death is powerless. Ist die Beseitigung der Sünde powerless. Die Entkräftigung des Todes. You know, when Jesus came, he was having one problem. Als Jesus Christus hier war, hatte er ein Problem. Because he cannot die. Weil er nicht sterben konnte. Death only kills sinners. Der Tod tötet nur Sünder. In 2 Corinthians 5, 2. Korinther 5. He said Jesus did not know any sin. Steht, dass Jesus kannte keine Sünde. Er war sündlos. Let's go there, please. 2 Corinthians 5:21. 2. Korinther 5, 21. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 5:21. For he hath met him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And you know, he was having one problem. Er hatte ein Problem. Keine Sünde. For him to die, he have to have sin. Damit er aber stirbt, braucht er Sünde. He collected your sin. Er hat deine Sünde und meine Sünde auf sich genommen. And death made the greatest mistake of his life. Und der Tod hat den größten Fehler begangen, indem er versucht hat, ihn zu töten. Amen. Making you and me free. Er hat uns damit aber frei gemacht. Amen. Amen. Amen. Amen. When death killed Jesus, he justified us. Als der Tod Jesus getötet hat, hat er uns gerechtfertigt. Amen. Amen. Amen. Satan instigated rebellion. Der Teufel hat sozusagen Rebellion angestachelt durch den Menschen. A man's act of rebellion, which is sin, gave death the right to kill. Und diese Rebellion hat sozusagen dem Tod die Macht gegeben, zu töten. Amen. Amen. Whenever they sin, death have the power to kill. Sobald es Sünde gibt, hat der Tod das Recht zu töten. Wo auch immer es Sünde gibt, death have the right to kill. Hat der Tod das Recht zu töten. Death on its normal state is deathless. It cannot, because that is how God created it. Der Tod in seiner normalen, in seiner eigentlichen Verfassung oder in seiner eigentlichen Eigenschaft kann eigentlich nicht töten, kann nichts ausrichten, weil so hat Gott ihn erschaffen. God created death with our power. Gott hat den Tod machtlos erschaffen. If death has power to kill, it's no longer normal. Wenn der Tod Kraft hat zu töten, ist das nicht mehr normal. But in the natural world, it's normal. Aber in der natürlichen Welt ist das normal. Are you getting it? Because it is not the system of this world. Weil das System dieser Welt jetzt hier herrscht. When death killed Jesus, death lost the right to kill us. Als der Tod Jesus getötet hat, hat der Tod das Recht verloren, uns zu töten. Amen. The reason why Satan is so angry with death. Und das ist der Grund, weshalb der Teufel wütend ist auf den Tod. Because death free us. Weil der Tod uns frei gemacht hat. How? By killing Jesus. Indem er Jesus getötet hat. That's our, you know, it's our freedom. Das ist unsere Freiheit. That's Easter. Das ist Ostern. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. When death killed Jesus, he lost the power. Jesus getötet hat, hat er die Kraft verloren, uns zu töten. Because two people cannot pay a price. Weil zwei Leute können nicht einen Preis zahlen. If Jesus paid, wenn Jesus gezahlt hat, müssen wir nicht mehr zahlen. Wir sind frei. Amen. Amen. Once one paid, the other is free. Wenn einer zahlt, ist der andere frei. The price was paid by Jesus. Der Preis wurde von Jesus Christus gezahlt. It means death lost. Das heißt, der Tod hat seine Kraft verloren, um uns zu töten. You know, remember this again, that Paul described death as being. No being. Ach so, okay. Omen. We call it Omen. Paulus hat sozusagen den Tod als Biene erklärt. Amen. Amen. He asked Ben, he said, where is your strength? Als dieser Biene, you know, he asked that, where is your strength? Wo ist deine your Kraft? Power? Wo ist deine Waffe? Wo your ist power deine Kraft? Taken away Sie wurde dir entnommen. Dein Stachel ist weg. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You exist, but you are powerless. Du existierst, aber du bist kraftlos. He is a lion. You are a lion, but you don't have teeth. Ein zahnloser Löwe. Amen. You are a dog, but you cannot bite. Du bist ein Hund, aber du kannst nicht beißen. You are a fire, but there is no heat in you. Du bist ein Feuer, was dich verbrennt. Du kannst nichts verbrennen. Amen. Halleluja. Das ist schön. That's how Paul described death. So hat Paulus den Tod beschrieben. Amen. So klein, so mickrig, so kraftlos. See exist, but you are useless. Existierst du, bist nutzlos. Praise the Lord. Halleluja. The resurrection is a proof that sin problem was solved. Die Auferstehung ist der Beweis, dass die Sünde gelöst ist. That means if someone rose from death, wenn einer von den Toten auferstanden hat, death has lost his power. Hat der Tod seine Kraft verloren. Amen. Amen. When death killed, he never allowed that person to come back. Wenn der Tod tötet, sorgt er dafür, dass der Mensch nicht mehr zurückkommt. He never allowed that person. He made sure he kept that person dead. Er sorgt dafür, dass diese Person gefangen bleibt. Jesus. Aber es war nicht der Fall bei Jesus. Er konnte Jesus nicht festhalten. The resurrection is evidence that sin was destroyed. Die Auferstehung beweist, dass die Sünde zerstört worden ist. And that's why if you are not saved by Jesus, und wenn du nicht errettet bist von Jesus, you are in danger of being controlled by death. Bist du immer noch unter der Herrschaft des Todes. Amen. Mhm. Also, if you do not know the truth, wenn du die Wahrheit nicht kennst, you are still in danger of being controlled by death. Bist du auch in der Gefahr, unter der Herrschaft des Todes zu leben. Ja. Amen. Ja. You have to know what Jesus called the truth. Du musst wissen, was Jesus Wahrheit nennt. And that is your freedom. Und das ist deine Freiheit. To be born again is not the freedom. Wiedergeboren zu sein, it's ist step forward. Die Freiheit. Amen. Es ist ein Schritt in Richtung Freiheit. Es gibt dir Zugang zur Freiheit, zu to Gott, the truth, um die Wahrheit zu erkennen und um die Wahrheit zu akzeptieren. You belong to the kingdom of heaven. Du gehörst zum Königreich des Himmels. Free from aber the bondage Freiheit, of Satan. Freiheit von der Gefangenschaft des Teufels. Weil seit dem Sündenfall ist alles unter der Herrschaft des Teufels. We need freedom. Wir brauchen Freiheit. That's why Christ is our freedom. Und deswegen ist Jesus Christus unsere Freiheit. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Christ already paid the price. Christus hat den Preis schon bezahlt. But you get to cash it in. Aber du musst das einlösen. He paid the price, but you have to believe. Er hat den Preis bezahlt, aber du musst glauben. You pay, he paid the price, you have to cash er hat den Preis bezahlt, aber du musst das einlösen, diesen Gutschein. Praise the Lord. Halleluja. Why do we, you know, why are we sad when our loved ones die? Wieso sind wir traurig, wenn unsere Mitmenschen sterben? Paul said, you mourn only because you missed them. Du, wir trauern, weil wir sie vermissen. And not because we see them no aber nicht, weil wir sie nie wieder sehen werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Once we are in the kingdom of Christ, wenn wir im Königreich von Christus sind, death lost. Hat der Tod verloren. Death become a loser. Der Tod ist ein Verlierer. Jesus came to define death. Jesus kam, um den Tod zu. I will repeat it again. Amen. Mm-hmm. Amen. He came to define it. That this definition is Christ's definition. Er kam, um den Tod zu definieren. He said he is a lion without a teeth. Er ist ein zahnloser gebissloser Löwe, ein Hund, der kein Gebiss mehr hat. Ein Feuer, was nicht verbrennen kann. Es existiert, aber es ist nutzlos. Praise the Lord. Halleluja. Once it comes to Christ's family, the devil hates death. Wenn es um die Familie von Christus geht, hasst der Teufel den Tod. Because he's always asking, why did you kill Jesus? Weil er immer wieder fragt, weshalb hast du Jesus getötet? Hm. Why did you kill him? Wieso hast du ihn getötet? Why did you free them? Wieso hast du sie befreit? They are free forever. Sie sind für immer it's frei. Finished. Es ist vollbracht. Praise the Lord. Halleluja. That's all, chat. We stop here. Amen? Amen. So please, let me give you time to go further with your Bible studies. Amen? Amen. With our Bible studies. Amen? Amen. So please, if you have any questions, you can ask them.